und herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, den discordianischen Comic-Podcast. Hier ist mal ausnahmsweise Max in seinem schnellen Auto. Inmitten der Münsteraner Innenstadt, wo es nicht besonders leise ist. Leider. Also nicht mit seinem Auto. Und ich bin nicht alleine hier, sondern bei mir ist noch die Andrea. Hallo Andrea. Hallo Max. Lange nicht gesehen. Wie lange ist das her? 3 oder 4 Minuten? Ich glaube, es war tatsächlich weniger. Ja gut, also Andrea, wir haben heute den Film Jurassic World geguckt. Jawohl, in 3D. Ja, zu meinem Leidwesen. in Jurassic World wird eigentlich genau die gleiche Geschichte erzählt wie im ersten Jurassic Park. Und auch im zweiten und im dritten. Ich glaube, es gab einen dritten. Ja, auf jeden Fall hat irgendein reicher Sack einen Vergnügungspark aufgemacht, wo zum Leben erweckte Dinosaurier vorgeführt werden durch DNA-Technik. Und da kommen dann so ein paar Kids hin. Zwei Brüder sollen irgendwie bei ihrer Tante oder so dann eine Woche bleiben. Und natürlich geht alles schief und die Dinosaurier brechen aus und großes abgeschlachte. Es gibt einen verrückten Wissenschaftler, einen genialen Wissenschaftler, einen korrupten Armeegeneral bzw. Firmenchef, der die Dinosaurier für seine militärischen Zwecke ausnutzen möchte. Missbrauchen. Ja, dann wird da noch ein bisschen Familiendrama eingestreut. Wovon man am Ende nichts mehr sah. Ja, oder weit, hörte. So weit sind wir noch nicht. Ja, und dann geht dann natürlich alles am Ende ganz nett und süß aus. Happy End. Hurra. Mit dicker Pose. Aber wer post, werden wir jetzt nicht verraten. Ja, gut. Wolltest du das etwa verraten? Was? Wer da am Ende post? Im Sonnenaufgang oder Untergang oder was das jetzt gerade? Aufgang? Wolltest du nicht verraten, oder? Oder hast du das jetzt gar nicht mehr mitbekommen? Nee, da müssen wir jetzt nicht spoilern. Habe ich das mitbekommen. Das jetzt aber nicht so. wollen wir den Film mal ein bisschen bewerten. Was hieß du denn so von Jurassic World? Nett. Kurzweilig. Ab und an hätte ich gerne vorgespult. Vor allen Dingen, wenn die Ableck-Szenen kamen. Unter den Menschen. Eine einzige, sagt sie. Also. Rückt hinten. Böse gemeint. Also wer den Film gucken möchte, der soll ihn gucken. Es lohnt sich als Kurzweil, ab und an ist er allerdings ein bisschen laut. Ich fand die erste Hälfte des Films tatsächlich wirklich schlimm. Das lag vor allen Dingen an dieser doofen Managerin, die ja die ganze Zeit nur dumme Entscheidungen getroffen hat und dafür gesorgt hat, dass Menschen umgekommen sind. Die Frau kann auch nichts dafür, stand so im Drehbuch. Irgendwann nimmst du dann aber ein bisschen das Ruder in der Hand, erschießt mal eigenhändig einen Dinosaurier und so ab dem Punkt wird der Film ein bisschen besser tatsächlich. Es kommen mehr Wendungen, ein paar Szenen, die du vielleicht so nicht ungefähr erwartet hast, weil zuvor ist er wirklich tatsächlich sehr vorhersehbar. Ja, und alles wendet sich so ein bisschen zum Besseren. Ich weiß nicht, also ich würde das jetzt nicht so unbedingt unterschreiben, dass sich alles zum Besseren wendet. Viele, viele Leute sterben. Spoiler! Ja, das schon. Ich finde, teilweise hatte der Film schon sogar ein bisschen was von einem Horrorfilm, wo ich mich nicht wirklich gegruselt habe. Andersrum gesehen, also die blutigen Abschlachtszenen haben sie ja ziemlich unblutig gestaltet. Man sah nur rote Farbe hin und wieder. Ja, die Kinder sollen ja auch mit in den Film. Ich weiß jetzt nicht, ab 12 ist der? Keine Ahnung. Ich weiß das jetzt auch nicht. Ich guck mal eben. Ich habe ja noch mein Kärtchen, da müsste es eigentlich draufstehen. Ab 12. Jawohl, ab 12. Also blutige Szenen, ziemlich unblutig in Szene gesetzt. Ja, hast du ja irgendwie gesehen, so großartig Kopf abgebissen. Das haben die nur gemacht, wenn die... Spoiler! Das ist kein Spoiler. Nur wenn die Dinosaurier gebissen haben, so. Ja, selbst, glaube ich, von den Dinosauriern hat man nicht irgendwelche großen Verletzungen gesehen. Wenn irgendwas gefressen wurde, sah man meistens nur Haps und dann war der Dinosaurier oder der Mensch weg. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich am Ende des Films vermisst, dass kein Tier zu Schaden gekommen ist. Was den Film tatsächlich ein bisschen verbessert hätte, fände ich, wenn irgendeiner der Kinder verletzt worden wäre oder so, weil Man sieht die ganze Zeit, wie die von Dinosaurier verfolgt werden und in Gefahr sind, aber niemals kriegen die auch nur einen Kratzer ab. Ja, und am Ende sieht das auch nicht so aus, als hätten sie einen dicken Schock weg oder sowas. Nee, obwohl da die ganze Zeit irgendwelche Besucher gezeigt werden, die da evakuiert werden müssen, dann auch verletzt sind, auch Kinder. Ja, aber die beiden Hauptdarsteller, Kröten hätte ich jetzt fast gesagt, natürlich nicht. Aber wie gesagt, es sah noch nicht mal so aus, als hätten sie einen Schock weg am Ende. Ne? So von wegen, zittern oder sonst irgendetwas. Die hatten das Riesenvieh Auge in Auge. Und trotzdem alles cool. Ne? Ja. Anbahnende Familiendrama hat sich auch nicht erfüllt. Alles cool. Und am Ende... Hin und wieder wurde ein bisschen gekreischt. Hat der Junge auch aufgehört, die ganze Zeit von allem begeistert zu sein und rumzurennen. Nee. Also ab und an war auch anstrengend, alleine der Geräuschkulisse wegen. Und ab und an ein bisschen zu laut, aber da kann der Film nichts für, ja, das macht der Vorführer. Special Effects, 1000 Schuss und keiner trifft, ne? Aber recht solide gemacht, recht gut sogar, aber für anders, Genre anders ist es man es heutzutage auch nicht mehr gewohnt. Dann hast du mal noch einen Film gesehen, der wirklich schlechte Special Effects hat, wenn der Geld hatte hinter ihm. Wir wollten uns schön über Jurassic World unterhalten. Kurz umfasst, große Dinosaurier, kleine Dinosaurier, intelligente Menschen, dumme Menschen, mutige Menschen, feige Menschen, gefressene Menschen, verdaute Menschen. Die hat man aber nicht gesehen. Ja. Ja, in Dinosaurier-Kacke ist auch keiner getappt. Zum Glück nicht. Komischerweise nicht. Wie die das wohl wegkriegen? Meister Proper putzt so sauber, dass man sich den Spiegel kann. Kleinen Lachflash. Will ich schon bitte in Dinosaurier-Kacke spiegeln sehen? Wird doch weggeputzt von Meister Proper. Allerdings wird mir jetzt nicht gesagt, wie die weggeputzt wird oder von wem. Die war bestimmt weg. Wir wollen ja keine Werbung machen, genau. Obwohl sich der Film ja idealerweise anbietet. Product Placement habe ich so auch nicht mitgekriegt. Genau, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Irgendwelche Werbung für irgendwelche Produkte, woher soll ich das denn wissen? Ich habe doch noch nie einen Mercedes-Stern gesehen oder eine Coca-Cola-Flasche. Der Hauptdarsteller war ein Schnuckel, aber er hat nie mehr gezeigt als das Gesicht. Und vielleicht die nackten Unterarme. Oh. Ja, und mehr war nicht zu sehen. Mehr war nicht zu sehen. Auch nicht bei den Frauen. Ja, magere Dürrstelzen, also von daher ist das überhaupt kein Verlust. Am Ende war noch eine recht interessante Szene mit dem Nerd. Mit dem Nerd in dem Team vom Film. Meinst du jetzt hier seinen Mut? Haha, er hält die Stellung. Ja, genau. Und ups, kriegt dann doch Spoiler. Nicht das Mädchen. Nee. Das war... Aber die Helden können ja auch nicht immer die Gewinner sein, ne? Ja, eben. So ist es. Also das ist so auch so ein Beispiel von so einer Szene aus der zweiten Hälfte des Filmes, wo ich finde, dass der Film sich noch so ein bisschen gerettet hat. Aber im Großen und Ganzen, ja, man kann ihn sich ansehen, aber könnte mir durchaus vorstellen, wie ich meinen Abend besser verbringen könnte. Mit Tapas. Zum Beispiel. Ja gut, ich glaube, wenn du nichts mehr zu sagen hast... Wer das Genre mag, der soll ihn sich ansehen. Es würde sich lohnen. Popcorn-Kino ist es auf jeden Fall. Viel Good-Kino nicht unbedingt. Ja gut. Und damit sage ich tschüss. Vielleicht hört man bald mal wieder ein Review von mir. Und ja, schaut mal wieder vorbei. Hört mal wieder rein. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback,